Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava araha samma sambuddho vinja. Charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehibasiko opanayiko pachattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango samichipatipanno bhagavato savaka sango yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala esa bhagavato savaka sango Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyakhetang, Lokasa, Ti Evang Bundang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo, Bhayamwa Chambitattamwa Lomahamsoa, Nahesatiti. So, gestern haben wir angefangen über die Methode, die wir in diesem kurzen Retreat oder in diesem kurzen, wie sagt man auf Deutsch, Retreat eigentlich? Rückzug üben werden. Die Grundlage ist, hoffentlich ist klar für alle. Ist es klar? Ja? Haben Sie alle geübt? Gibt es irgendwelche Probleme, Unklarheiten da? Bevor ich erkläre dann, wie man tiefer in diese Methode hineingeht, will ich jetzt erklären ein paar so Grundsachen, die sehr wichtig sind, damit man erfolgreich meditiert. Und die sind so allgemein für alle Meditationen. Jetzt, damit man in die Meditation geht, nach der Lehre von Yoga, nicht nur buddhistische Yoga, aber im Allgemeinen von Yoga, gibt es zwei Bedingungen. Erste heißt technisch Kaya Viveka, zweite heißt Chitta Viveka. Chitta Viveka ist eigentlich Zustand der Meditation. Und Kaya Viveka heißt, dass man den Geist von den Sinneindrücken isoliert. Das heißt, man wendet sich der Geist wendet sich innerhalb des Körpers. Er reagiert nicht an die äußeren Eindrücke. Also reagiert nicht an äußere Eindrücke, das heißt die Farben draußen, die Geräusche, die Gerüche, diese Geschmack und Körperberührungen. Das heißt nicht, dass er nicht davon bewusst ist. Er ist völlig davon bewusst. Aber man muss verstehen, man kann sich nur auf ein Objekt konzentrieren. Jetzt Konzentration gehört nicht Augenbewusstsein, Hörbewusstsein und so weiter, Körperbewusstsein. Es gehört nur dem mentalen Bewusstsein. Nur mentale Bewusstsein hat die Fähigkeit zur Konzentration und zur Weisheit, die auf Konzentration basiert ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Solange wir sind auf die fünf Sinnen orientiert, nach draußen, wir arbeiten sozusagen mit einem Affengeist. Was heißt Affengeist? Affengeist ist der Geist, der was immer von den Sinnen Eindrücken am deutlichsten ist, läuft dahinter. Das ist Affengeist. Wenn Farbe deutlich ist, dann rennt er nach der Farbe. Wenn Geräusch deutlich ist, nach Geräusch. Wenn Körperberührung, nach Körperberührung. Was immer deutlich ist, da geht der Geist. Jetzt, wenn wir meditieren, wir wollen diesen Affengeist zähmen. Und wie zähmen wir ihn? Indem wir uns an mentale Objekte konzentrieren. Objekte der Konzentration, besonders die Yogacara-Schule, die auf Yoga basiert ist eigentlich, die Tradition von Yoga und die Grundlagen von Yoga sind einfach gemeinsam, egal ob in buddhistische Yoga oder Yoga basiert auf Veda-Schriften oder jainistische Yoga, alle eigentlich haben dieselbe Grundlagen. Mentale Bewusstsein nur mentale Bewusstsein hat Fähigkeit zur Konzentration und zur Weisheit. Deswegen, wenn wir meditieren, wir ziehen uns sozusagen zurück im Yogacara-Sinne oder im Yoga-Sinne nach Hause. Und unser Haus ist der Geist, ist die Geistlichkeit. Da entdecken wir die feinere Gefühle, feinere Wahrnehmungen. Und durch diese feinere Gefühle und feinere Wahrnehmungen allmählich kommen wir zur Einsicht über wahre Objekt der Befreiung. Das ist Yoga. Bedeutet das, dass die, wenn man zum Beispiel auf diese typische Shamatha-Meditation auf die Gefühle an der Nase, so auf solche Dinge konzentriert, dass das dann nur eine Zwischenstation dazu ist? Um zum Das ist Verfeinerung. Shamatha und Vipassana, beide sind Prozess von Verfeinerung des Geistes. Und Verfeinerung des Geistes existiert nicht ohne Verfeinerung von Objekt. Und Verfeinerung von Objekt und Verfeinerung des Geistes ist auch Verfeinerung der Berührung und Gefühl, das durch Berührung entsteht. Also alles das ist bedingte Entstehung. Nach der buddhistischen Lehre, das besonders in Yogacara betont wird, wir befinden uns im samsarischen Zustand, im Zustand von Leiden, wegen Grobheit. Grobheit der Wahrnehmung, Grobheit der Gefühle, Grobheit des Geistes und Grobheit der Objekte. Insofern die Objekte grob sind, wir reagieren auf grobe Weise, mit groben Prozessen von Kognition und mit groben Gefühlen und groben Wahrnehmungen. Und das ist Leiden. Das heißt, das Gegenteil davon ist Prashrabdi. Prashrabdi heißt, wir kennen nicht dieses Wort mit einem Wort übersetzen. Es geht nicht. Aber Prashrabdi heißt eigentlich Entspannung und Klarheit. und diese Entspannung und Klarheit ist mit Leichtigkeit, mit Ruhe verbunden. Deswegen in Chinesisch wird es Qing An. Qin heißt leicht, nicht schwer, und An heißt ruhig. Geschmeidigkeit, Leichtigkeit, Sanftheit, gerade sein, diese funktionell sein, alle diese Aspekte sind Aspekte von Prashrabdi. Wenn Prashrabdi da ist, auf Pali Pasadi, wenn Prashrabdi da ist, was geschieht? Der Geist hat Fähigkeit zur Unparteilichkeit. Was heißt Unparteilichkeit? Unparteilichkeit heißt, er haftet nicht an das Angenehme, er wehrt sich nicht gewaltig gegen Unangenehmen und er ist nicht im Zustand von Nichtwissen oder von Nichtsensitivität im neutralen Gefühl. Dieser Zustand ist dann Zustand der Meditation, Zustand von Shamatha und Vipassana, dass unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unsere Geistesprozesse fein macht. Ohne das, unsere Erfahrungen sind sehr grob. Und indem wir unsere Erfahrungen ist grob, unser Subjekt, unsere Erfahrung von sich selbst ist sehr grob, unsere Erfahrung von der Welt, das wir durch selbst erfahren, ist sehr grob. Und wir Wesen leben in dieser Welt. Das ist Samsara. Jetzt, indem wir uns von dieser Grobheit durch Yoga befreien möchten, wir müssen erst diesen Zustand von Prashrabdi, von Leichtigkeit, von Entspannung und Klarheit erreichen. Nur dann kommen feinere Gefühle, feinere Wahrnehmungen, feinere Denkprozesse. Sonst wir befinden uns sozusagen von Gesichtspunkt von Yoga, wir befinden uns so wie in der Helle. Für einen Yogi grobe Gefühl ist Helle. Und deswegen erster Schritt in Meditation ist, die Sinnen nach innen zu bringen. Solange die Sinnen draußen sind von Wissenschaft, von Yoga, sind wir vollkommen dumm. Wir können nichts verstehen. Weil wir sind immer verbunden an, das mag ich, das will ich nicht, das, wenn ich das mag, ich will das behalten, wenn du mich hinderst, dann bin ich sehr böse und ärgere ich mich. Das ist nichts anderes als Affengeist. Jetzt, wir wollen meditieren, dann wir wollen diesen Affengeist zähmen. Das ist egal, wie wir meditieren. Erste Prinzip ist immer so. Jetzt, diese Mittel, diesen Affengeist zu zähmen und die Sinnen nach innen zu bringen, ist auch feste körperliche Lage. Die heißt in Yoga Asana. Deswegen ein Teil von Yoga, leider diese Wissenschaft von Asana, ist in Theravada-Buddhismus nicht genug betont. In Theravada-Buddhismus, ich habe lange Zeit, vielleicht 10 Jahre in den Theravada-Ländern gelernt. Die meisten sitzen in Burma oder Sri Lanka und Thailand nicht richtig. Sie sitzen sehr lange, haben große Schmerzen, aber indem sie Glauben haben, das, was hier uns in Westen fällt. In Westen sind wir mehr, haben wir mehr intellektuellen Zugang zu Buddhismus. Dort haben sie Herzzugang zu Buddhismus. Sie haben diese Glaube, dann sitzen sie, damit sie die Wahrheit erfahren, sitzen sie sogar stundenlang, aber sitzen sie so. Was passiert dann? Dann verschiedene Krankheiten, Probleme und Shamatha wird vernachlässigt. Nur Vipassana üben sie und denken sie, das ganze Buddhismus ist nur Vipassana und deformierte Vipassana, weil Vipassana ist auf Shamatha basiert. Deswegen, es ist auch sehr wichtig, dass man etwas von der Wissenschaft von Asana weiß, obwohl Asana ist auch erklärt, sehr klar in Visuddhimagga, in Theravada-Tradition. Sie achten nicht darauf, weil sie denken, das gehört Yoga und Yoga ist Hinduismus und Hinduismus ist was anderes. Solche Vorurteile gibt es überall. Jetzt, wie sitzt man richtig? Wenn man richtig sitzt, dann diese die Sinnen nach innen zu bringen, ist sehr leicht. Weil wenn man richtig sitzt, man atmet auch richtig. Wenn man nicht richtig sitzt, man atmet nicht richtig. Wenn man nicht richtig atmet und sitzt, das Gefühl, die Wahrnehmung wird anderes. Dann, wenn man richtig sitzt, wie sitzt man? Worauf ist richtiges Sitzen basiert? Auf richtigen Stutz. Support. Unterstützung. Unterstützung. Wenn man richtige Unterstützung hat, dann sogar sehr ernste Deformationen in dem Körper kann man reformieren. Aber wenn man nicht richtige Unterstützung hat und sitzt, dann die Deformationen, die schon da sind, werden immer schlimmer und schlimmer, bis dann Krankheit kommt. So, dann, was ist richtiger Stutz im Sitzen? Und man kann es verbinden auch in Stehen, in Gehen und in Liegen, weil man verbringt das Leben in diesen vier Lagen. Diejenigen von uns, die bewusst leben, machen es bewusst. Die meisten von uns, die nicht bewusst leben, macht dann es nicht bewusst. Und der Schlüssel zur Befreiung ist, dass man Achtsamkeit und Wissensklarheit und diesen vier körperlichen Lagen übt. Und richtige Unterstützung ist sehr wichtig, dass man das machen kann. Also wenn man sitzt, wenn man richtig sitzt, sitzt man auf Sitzbeinen. Deswegen heißen sie Sitzbeine. Wo sind die Sitzbeine? Triangulare Knochen da. Wenn man drauf sitzt, was passiert mit der Wirbelsäule? Aufgerichtet. Auf natürliche Weise. Man braucht nichts sich besonders bemühen. Es passiert automatisch. Dann man folgt dieser Bewegung und man orientiert sich an die anderen Stütze. Dann ideale Zustand ist, dass die, zum Beispiel in meinem Fall, nach dem Unfall, sind die, oder wenn man nicht richtig sitzt, dann sie sind auf andere Ebene. Dann wir müssen benutzen ein Kissen oder etwas, damit sie ungefähr auf gleiche Ebene diese zwei Sitzbeinen sind. Deswegen muss man sehr sorgfältig Kissen passendes Kissen wählen, damit optimal die zwei Sitzknochen sind auf gleicher Ebene. Dann kann man arbeiten im Sinne von richtigem Balance. Hm? Gleichgewicht. Deswegen muss man sehr da sich konzentrieren, wie am optimal man im Sinne von Gleichgewicht arbeiten kann. So, jetzt. Ich habe Probleme mit meinen Beinen seit 4 Jahren. Prima, ich auch. Arthrose. Arthrose. Künstliche Knie. Und deswegen, wenn ich sitze, das ist so manchmal stark tut weh. Und ich kann aber nicht mehr so wie früher sitzen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich mit den Tieren nicht richtig sitzen kann. Ich weiß nicht, wie. Dann sitzen sie auf dem Stuhl, wenn es sehr ernst ist. Man kann sehr gut auf dem Stuhl sitzen. Voraussetzung ist, dass man diese Stutz von den zwei Sitzknochen balanciert zusammen mit dem Stutz auf dem Fußsohlen. Und richtiger Stutz auf dem Fußsohlen ist hier die Fußsohlen informieren. Da sind Kissen. Ein Kissen, zwei Kissen und hier irgendwie dritte Kissen. Die muss man balancieren so, dass sie im Sinne von Ausgleich diese Balancewert. Muss man experimentieren. Ja, aber wenn ich so auf dem Boden so sitze, für mich ist das stabile und meine Geister langsam bisschen Ruhe, aber wenn ich auf dem Stuhl oder sowas, dann ich finde mich so wackeln, nicht so dann ruhig. Dann am besten sitzen Sie so wie ich mache. Früher habe ich immer mit gekreuzten Beinen gesessen, aber jetzt natürlich geht es nicht mehr, hat sich alles verschoben. Ja. Dann was ich mache so sehr einfache Sitz, ja, so. Genauso. Und ich passe auf, dass ich hier arbeite im Sinne von Ausgleich. Hier arrangiere ich so, dass die drei Kissen irgendwie ziehen. Ja. Und dann, was sehr wichtig ist, dass die Knien drücken auf die Unterlage. Und dann bekommt man so triangulare Position hier und Wirbelsäule in der Mitte. Dann Kinn ideal, wenn man so ich Unfall hatte oder nicht richtig gesessen hat, dann die Kiefer dann gehen auch auf eine Seite. Dann immer Zunge auf obere balancieren. Und dann die Haut von den Ohren, passen Sie auf die Haut von den Ohren, so wie nach oben ziehen. Dann diese Bewegung von Wirbelsäule zu aufrecht halten, funktioniert sehr gut. Und diese Muskeln dann allmählich verdehnen sich. Und wenn man sitzt, dann hier aufpassen, dass auch diese drei verbinden und ideal an Mitte denken. Und wenn ich so sitze, dann weiß ich, dass es allmählich für mich arbeitet im Sinne von Ausgleich. Also optimal ist, die Knien sollen auf Unterlage drücken. Dann ist man sehr fest. Man kann selbst experimentieren. Wenn jemand uns bewegt, wir bewegen uns nicht, weil wir sind fest. Meine Beobachtung wäre, dass allerdings das am Anfang sinnvoll ist, aber wenn man dann das Gewicht gleichmäßig auf die Sitzknochen verteilt hat, dass man dann keinen Druck mehr auf die Knie braucht, sondern eher sozusagen mit dem Gleichgewicht von vorne nach hinten eigentlich das Gleichgewicht dann voll auf die Sitzknochen bringt. Das geht zusammen. Man experimentiert, wie man optimal diese Muskeln zwischen Knien und Hüften sind von kritischer Bedeutung für Sitzen. Wenn sie gleichmäßig verteilt sind, dann diese Wirbelsäule wird gerade und entspannt. Weil sie nicht gleichmäßig verteilt sind, ist Wirbelsäule ist gespannt. So wie in meinem Fall. Dann muss man sich irgendwie helfen, damit man im Sinne von Balance arbeitet. Entweder bewegt man ein bisschen. Während Sitzen mache ich kleine Bewegungen, damit ich mich anpasse. Und ich sage Ihnen noch ein Geheimnis. Das ist die Methode, die von meinem Freund in Tschechien, der Physiotherapeut und Yogi ist, entwickelt wurde. Man stellt sich mal vor, dass man geht. Natürlich in dieser Position kann man nicht gehen. Aber die Muskeln, die man bewegt, sind die Muskeln, die man braucht für feste Sitzen. Körper praktisch bewegt sich nicht, aber im Geiste wir gehen. Wir können uns vorstellen, dass wir irgendwo, ich weiß nicht, wo sie sich am besten fühlen, wenn sie Stadtvögel sind, am Kurfürstendamm oder irgendwo in Berlin oder Wenceslas in Prag, wenn sie gehen. Und die Muskeln, die wir für Sitzen brauchen, dann lösen sich. Spüren Sie diese winzige Bewegung? Ganz winzige Bewegung. Und so reformiert sich auch unsere Position. Sie können das auch in dieser Position machen. Ne? Experimentieren Sie. Ne? Stellen Sie sich vor, dass Sie gehen und die Muskeln sich dann automatisch bewegen. Michael hat damit experimentiert. Mit dieser Visualisation von Gehen. Weniger. Es hilft. Dann, wenn Sie sitzen und Sie fühlen sich nicht wohl, Sie brauchen nicht die Lage wechseln. Einfach stellen Sie sich vor, dass Sie gehen und die Schmerzen können Sie automatisch lösen, die sich akkumulieren, weil Sie bewegen genau die Muskeln und Sehnen, die dann gespannt sind. Die lösen sich. Also mein Problem ist oft, dass eine Seite einschläft von den Füßen. Das kann man dann auch damit? Mhm. Natürlich, das ist dafür, ja. Experimentieren Sie. Und dann nehmen Sie das zusammen mit allen diesen Parametern für richtige Sitzen. Die Ohren, Haut nach oben, dann Kinn in der Mitte, Zunge auf obere Gaum und die Hüfte und die Schulter so arrangieren, dass sie hier Gleichgewicht ist und diese, wie heißen diese, ich weiß nur auf Tschechisch, diese breite Knochen ausdehnen. Das sind die Parameter. Wie heißen diese? Schulterblätter. Schulterblätter nach außen. Denn so über richtige Sitzen, Asana, das natürlich sehr hilfsbereit ist, für die Sinne nach innen zu bringen. Dann nächster Schritt ist dann Citta Viveka. Diese Viveka, dieses Wort in Sanskrit oder Pali, hat eigentlich zwei Bedeutungen, die beide hier sind anzuwenden. Erste ist Isolierung. Isolierung heißt Viveka. Und zweite ist Weisheit. Vom Sanskrit vi, vich, vi heißt unterscheiden, so wie Vipassana. Und vich heißt Vich heißt trennen. Ja, trennen mit Unterscheidung, das ist Weisheit. Also, erste Weisheit oder erste Isolierung ist Isolierung von den Sinnen. Nur dann bekommen wir Konzentration und die Weisheit, die auf Konzentration basiert ist. Ohne Konzentration, was Buddhismus anbetrifft, überhaupt keine Weisheit. Nur wir haben Informationen, aber wir haben keine Weisheit. Weisheit kommt nicht durch Informationen, sondern durch Konzentration. Dann nächste, Citta Viveka, Isolierung des Geistes. Was heißt Isolierung des Geistes? Man bleibt bei jetzigem Meditationsobjekt, was mentale Objekt ist, indem man die Sinnen nach innen gebracht hat. Und man verfolgt nicht die vergangenen Erfahrungen, man bezieht sich nicht an Zukunft, was man machen möchte in Zukunft. Man bleibt bei jetzigem Erfahrung von dem Meditationsobjekt. Jetzt ist es Einatmen und Ausatmen mit dem ganzen Körper. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann in Meditation hineingeht. Das heißt, man denkt nicht, wo man nächstes Jahr zu Urlaub geht, was man gestern gegessen hat, was heute gibt es zum Essen und so weiter, was für schöne Gefühle man mit Freunden oder Freundinnen hat, gehabt hat oder will haben. Alles geht weg, man bleibt bei jetzigen Meditationsobjekt. Das ist dann die Voraussetzung für Meditation. Jetzt, man kommt in die Meditation nur in dem, was immer für Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken kommen. Sie nehmen nicht unsere Achtsamkeit und Wissensklarheit weg. Das heißt, obwohl wir haben andere Gefühle, andere Wahrnehmungen aus Gefühl und Wahrnehmung von dem Meditationsobjekt, wir verlieren Meditationsobjekt nicht. Wir kennen uns nur auf eine Sache in einem Moment konzentrieren. Wir können uns nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Aber wenn wir uns konzentrieren, wir sind noch mehr bewusster von alles, was passiert mit den Sinnen. Aber wir wenden nicht unsere Aufmerksamkeit auf die Sinnen, wir behalten unsere Aufmerksamkeit innerhalb des Körpers. Das ist dann Meditation. Michael hat etwas auf der Zunge. Raus damit. Also wir konzentrieren uns nur auf den Vordergrund. Und das andere bleibt... Im Hintergrund, genauso. Das ist sehr gut ausgedrückt. So. Und im Prozess, wenn jetzt das Objekt größer ist, sozusagen nicht mehr nur sehr spezifische Gefühle, aber wenn es zum Beispiel jetzt der ganze Körper ist, für mich ist dann nicht immer so ganz klar, was das Objekt wirklich ist, aber das ist sozusagen auch Teil der Praxis, oder? Zu herauszufinden, was eigentlich dazugehört, oder? Jetzt, diese Einatmen und Ausatmen wird bestimmt sehr deutlich. Das ist kein Problem. Man weiß, dass man atmet ein, man weiß, dass man atmet aus. Jetzt, indem man die Aufmerksamkeit auf diese Zwischenlücken zwischen Einatmen und Ausatmen lenkt, werden sie umso deutlicher. Weil die Aufmerksamkeit, wie wir gesagt haben, ist Steuer des Geistes. Und diese Steuer des Geistes, wenn es festgehalten wird, ist immer mit Konzentration verbunden. Jetzt, die Konzentration ist wie eine Lupe. Was man mit Konzentration sieht, sieht man zweimal so groß, dreimal so groß, hundertmal, tausendmal so groß. Deswegen, indem du diese Lücken vergrößt durch Konzentration, sie werden immer deutlicher und deutlicher. Und dann geht diese grobe Einatmen und Ausatmen in den Hintergrund. Und so kommt man in Meditation, indem man diese feinere Wahrnehmung von Atmen im ganzen Körper klar nimmt. Und das ist viel feinere Wahrnehmung als Wahrnehmung von diesem groben Einatmen und Ausatmen, das durch die Nase in den Körper hineinströmt. Und immer feinere heißt, dass dann, was heißt feinere Atmen? Feinere Atmen heißt ein Atmen, das lässt sich nicht hören, ein Atmen von Yogi, nicht mal die Gita kennen hören, sagen die Yoga-Bücher. Es auch in dem Prozess durch Körper zu gehen, es hat keine Hindernisse, es fließt regelmäßig. Und so kommt man zu immer feineren und feineren Atmen, bis praktisch diese grobe Atmen in den Hintergrund geht. Und dadurch kommt man in Samadhi. Dann, wenn die feinere Atmung klarer wird, was passiert? Ganze Gefühl des Körpers ändert sich, Körper wird leicht und mit Licht durchsichtig sogar, und es formiert sich klare, ständige Wahrnehmung vom feineren Körper. Und diese Wahrnehmung vom feineren Körper wird dann zu Objekt der Konzentration und Objekt der Dhyana. Wenn dieses Gefühl sich nicht ändert, wenn diese Wahrnehmung sich nicht ändert, der Geist fällt hinein und schmelzt sich mit dieser Wahrnehmung und Gefühl. Und das ist dann, Gefühl ändert sich, Wahrnehmung ändert sich, das ist dann Dhyana. In diesem Gefühl und Wahrnehmung kann man dann stundenlang bleiben. Und wenn man aus dieser feineren Wahrnehmung herausgeht, kann man dann unmittelbar vergangene Geist sehen und in dem dann die 5 Faktoren von Jhana, erste Jhana, unterscheiden. Diese Vitarka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Dann weiß man, dass man erste Jhana hat, dann meistert man erste Jhana und lernt man, die allmählich höher zu gehen. Aber jetzt erkläre ich das nicht, bis Sie das selbst erfahren haben. Erfahrung, wenn ich Anfang der Meditation, ich konnte noch hören, dass ich zähle, also auf Achtsamkeit, aber es dauert nicht lange und dann, ich höre es nicht mehr, ich falle im Schlafen und ich wollte fragen, wie kann man verhindern, dass man wach bleibt. Also, das ist eine gute Frage und sehr wichtig. Das werde ich in den nächsten Tagen auch ein bisschen ausführlich erklären können. Hoffentlich haben wir Zeit dafür. Dieser Geist von mit Konzentration ist ein tiefer Geist. Psychologisch ist ein tiefer Geist. Tiefer Geist ist ein Geist, das nahe ist zu Bhavanga oder zur Grundlage des Geistes, von der sich unsere verschiedenen Bilder dann erscheinen, so wie im Traum oder von Schlaf. Jetzt, wenn die Aufgabe von Shamatha, wie wir in Sandinirmochana Sutra lesen werden, Aufgabe von Shamatha ist, diese Tendenz des Geistes zur Zerstreutheit zu beseitigen. Das ist die Aufgabe von Shamatha. Wir üben Shamatha, damit wir diesen zerstreuten Geist abschaffen. Aber Shamatha wird nur dann zustande kommen können, wenn es auch diesen nahen Feind von Shamatha entfernt, nicht nur weite, nicht nur ferne Feind, aber auch nahe Feind, das man nicht so klar sieht. Und das ist Tendenz des Geistes zu senken. Wenn Konzentration besser ist, dann der Geist hat natürliche Tendenz zu senken, weil er tiefer Geist ist, nahe zu Schlaf. Im Zustand von Dhyana, wir sind so wie im Schlaf. Aber der Geist ist absolut klar, kristallklar und sensitiv. Er kann Geräusche, sogar sehr entfernte Geräusche hören. Wird sehr, sehr sensitiv und klar, leuchtend. In Schlaf sind wir dumm, wir verstehen überhaupt nicht. Wir sind nicht sensitiv. Dann wie man beseitigt diese Tendenz des Geistes zu senken. Muss man Wille haben, das Objekt der Meditation zu untersuchen und genau folgen diese Atemzüge von Anfang bis Ende, jede Stufe, jeder Schritt von diesem Atemzug sehr, sehr klar wahrnehmen. Und das macht man mit Wille, mit Anstrengung. Diese Tendenz des Geistes zu senken ist auch Tendenz des Geistes, faul zu sein. Das kommt zusammen. Es ist Faulheit. Und wie wird Faulheit beseitigt? Durch Anstrengung und Wille. Und Wille und Anstrengung an was? An Untersuchung, detaillierte Untersuchung von dem Objekt der Meditation. Wenn Objekt der Meditation klar ist, der Geist kann nicht einschlafen. Weil Objekt der Meditation nicht klar ist, deswegen Geist kann senken. Wenn Objekt klar ist, Geist kann nicht senken. Ja? So für heute. Wir haben fast eine Stunde gesprochen. Für heute genug. Morgen setzen wir fort wieder mit praktischen Anweisungen morgens und mit Sandinirmochana Sutra und theoretischen Sachen am Abend. Om Itobo. So, wir brauchen nicht unbedingt genau um 11 aufzuhören. Hm? Dann wir machen, Moment, wir machen zweimal 45 Minuten. Ja? Und inzwischen eine Pause von wie viel? 10 Minuten. Nee, wir können ruhig erste Pause halbe Stunde und zweite Pause, je nachdem man will, bis 11:30 kann man meditieren oder man kann aufstehen und gehen. Alle zufrieden? 11:30 ist zu spät. 11:30 ist Essen. 11:20. Spätestens 11:20 müssen wir da. Okay, dann ich werde das auf 11:20 dann. Am besten 11:15. Dann machen wir jetzt eine Stunde und eine Stunde, das ist von 9 bis 10 ungefähr. Ja. Und dann 9 bis 10, dann eine halbe Stunde Gehmeditation. Und dann 45 Minuten. Hm? Ja? Ja. Okay. Dann jetzt machen wir 5 Minuten Pause oder 8 Minuten. Bis 9 Uhr. Ich habe. Ja. ungefähr. Schon rein, ne? Bei mir ist noch nicht eine Minute. Bei mir ist 8:52 Uhr. Dann machen wir bis 9 Pause. Dann jetzt machen wir bis 9 Pause. 9 bis 10 eine Stunde Meditation, dann halbe Stunde Gehmeditation.